Überlieferung. Wie auch sonst, kann er wie so oft, sonst gefroren und erhofft, die halbe Nacht. Wissen, wer die Milch euch nimmt. Ja, die ganze Milch ist nur für sie bestimmt. Für euren Kaiserin, sie braucht sie für ihr Bad. Was? Ja! Was?